Nach einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Dongil News fand vom 18. bis zum 20. Mai in Seoul die asiatische Solidaritätskonferenz für die Lösung der Sexualsklavenfrage der japanischen Armee statt. Das Thema der Veranstaltung lautet »Für Wahrheit, Gerechtigkeit, Entschädigung und Vorbeugung gegen Rückfall«. Daran nahmen die Opfer der Sexualsklaverei in Südkorea, Philippinen und Osttimor sowie die Menschenrechtler verschiedener Länder teil. Auf der Konferenz wurde eine Resolution verlesen. Diese Opfer beriefen am 19. Mai in Seoul eine Pressekonferenz ein und verlangten von der japanischen Regierung offizielle Entschuldigung und juristische Entschädigung der japanischen Regierung für die inhumanen Verbrechen in der Vergangenheit.